man spricht so viel von alter Zeit, wo alles gut und schön, wo man geschwellt in Seligkeit nur auf des Lebens Höhen. Doch mit der Gegenwart, oh je, geht bös man ins Gericht, nur mit Gestöhn und Ach und Weh man immer von ihr spricht. Doch ob auch schlecht die Zeit, folgt mir und seid gescheit. Kinder, lasst den Mut nicht sinken, lasst uns singen, lachen, trinken. Denn bei Wein und Sang und Scherz schlägt so leicht und froh das Herz. Kinder, lasst den Mut nicht sinken, lasst uns singen, lachen, trinken. Denn wer weiß, ob nicht die Welt morgen schon in Schutt zerfällt. Der Kaufmann sich die Haare rauft und schimpft drauf los dabei. Wenn heute einer mal was kauft, geschieht's mit Stotterei. Der Staatsbankrott macht alle Leute mit seiner Steuergier. Das blühendste Geschäft hat heute nur der Gerichtsvollzieher. Doch wenn denn alles glatt, auch heute alles hat. Kinder, lasst den Mut nicht sinken. Lasst uns singen, lachen, trinken. Denn bei Wein und Sang und Scherz schlägt so leicht und froh das Herz. Kinder, lasst den Mut nicht sinken, lasst uns singen, lachen, trinken. Denn wer weiß, ob nicht die Welt morgen schon in Schutt zerfällt. Stets nennt man in Erinnerung die alte Zeit feudal, doch weiß kein Mensch, ob alt, ob jung, wann sie gewesen mal. Das eine nur bleibt wahr, ich mein, solange steht die Welt, die reichen Leute ganz allein, die haben's meiste Geld. Drum hört auf meinen Rat, wenn uns auch fehlt der Draht. Kinder, lasst den Mut nicht sinken, lasst uns singen, lachen, trinken. Denn bei Wein und Sang und Scherz schlägt so leicht und froh das Herz. Kinder, lasst den Mut nicht sinken, lasst uns singen, lachen, trinken. Denn wer weiß, ob nicht die Welt morgen schon in Schutt zerfällt.